Die Goldsuche. Onkel Herbert suchte schon seit dem frühen Morgen auf dem Berg nach Gold. Jep, alte Spitzhacke. Ich kann es genau in meinen Knochen spüren. Darunter ist eine Goldader. Ja, ganz sicher. Heute stoße ich bestimmt auf Gold. Aufgeregt schaufelte er den Schnee von einem großen Felsen. Aber es ist schon mächtig kalt, Junge. Kalt, kalt. Onkel Herbert hüpfte von einem Bein auf das andere, um wieder warm zu werden. Nanu, was ist das für ein Geräusch? Das Geräusch kam von einem Biber, der immer wieder mit seinem Schwanz auf den Boden klopfte. Oh, ho, ho. Du denkst wohl, dieser alte Goldgräber tanzt dir was vor, kleiner Biber, hä? Und nun geh schön wieder zurück. Das tat der Biber aber nicht. Und je mehr er klopfte, desto mehr Schnee löste sich vom Felsen. Hey! Dein Klopfen mit dem Schwanz beseitigt den ganzen Schnee, ohne dass ich kalte Finger bekomme. Und da drin glänzt doch etwas, das mir verdächtig nach Gold aussieht. Und ich wollte dich wegschicken. Klopf immer schön munter weiter, mein kleiner Kumpel. Genau das tat der kleine Nager nicht. Denn Onkel Herbert war stehen geblieben. Ich verstehe, du wartest nun auf meine kalte Hände, Tanzschum. Okidoki. Also hüpfte Onkel Herbert weiter und rieb dabei seine Hände. Und der Biber klopfte dazu den Takt. Auch die Fellfreunde waren mit Suchen beschäftigt. Auf der Wiese vor der Einsatzzentrale. Gut so, Freunde. Sky, such weiter aus der Luft. Marshall, durchsuch das Gebüsch. Rubble, halt dich bereit zum Grab. Zuma, guck in den Wasserschalen nach. Rocky, durchsuch die Hundehäuschen. Und ich schnuppere. Alle waren ganz bei der Sache, als Ryder auf die Wiese kam. Wow, ich muss schon sagen, ihr nehmt dieses Spiel wirklich ernst. Ich habe nur ein altes Spielzeug versteckt. Kauzahn ist nicht nur ein altes Spielzeug. Ja, Kauzahn war der erste Gummiknochen, an dem ich jemals genagt habe. Ich liebe Kauzahn. Hey, Freunde, was ist das für ein Erdhaufen da unten? Der Erdhaufen sah ein bisschen aus wie ein Maulwurfshügel. Polizeihund Chase begann zu schnuppern. Ja, wir haben ihn gefunden. Schon da. Aufgeregt begann Rubble zu buddeln. Und tatsächlich. Kauzahn! Der Gummiknochen war wieder da. Wir haben ihn gefunden. Auch Onkel Herbert hatte nun Grund zum Jubeln. Ja, wir haben es gefunden. Ja, danke, dass du diesen Schnee weggeklopft hast, mein Biberfreund. Der Goldklumpen war fast so groß wie Onkel Herbert. Ich glaube, das hier ist der größte Goldklumpen aller Zeiten. Ich wünschte, ich könnte auch so klopfen wie du. Das ist wirklich toll. Ja. Jetzt muss ich den Goldklumpen hier in den Minenkarren packen. Und dann fahre ich ihn in die Stadt und zeige ihn meiner Nichte Bürgermeisterin Gutherz. Der Plan schien dem Biber zu gefallen. Oh, es wird nichts verraten. Ich habe nämlich eine besondere Überraschung mit diesem großen, schweren Klumpen vor. Der Goldklumpen war wirklich sehr groß und sehr schwer. Und Onkel Herbert musste sich sehr anstrengen, um ihn auf den Minenkarren zu laden. Danke nochmal für deine Hilfe, Biberfreund. Dann setzte er den Karren, der auf dünnen Holzschienen stand, in Bewegung. Wir sind unterwegs. Nächste Station. Aber der Karren stieß gegen einen Stein und sprang aus den Schienen. Hilfe! Auch Jake und die Husky-Hündin Everest waren heute auf dem Berg unterwegs. Siehst du irgendwelche Vögel? Ich glaube, ich sehe einen Gelbbauchsaftlecker. Und ich sehe einen riesigen Goldklumpen mit einem super erschrockenen Goldsucher Onkel Herbert. Und der brauchte eindeutig Hilfe. Ryder, wir haben gerade Onkel Herbert mit einem großen Goldklumpen in einem dahinrasenden Minenwagen gesehen. Und sie sausen schnell ins Tal. Keine Sorge, Everest. Kein Klumpen zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Wie immer, wenn Ryder sie rief, flitzten die Fellfreunde sofort los. Auch Marshall, der den quietschenden Gummiknochen im Maul hatte. Wartet auf mich! Allerdings ließ er ihn fallen, stolperte darüber. Vorsicht! Und kugelte den anderen hinterher. Geradewegs in den gläsernen Fahrstuhl hinein. Oh nein, ich habe Kauzahn verloren. Aber der kam jetzt angeflogen. Gefunden! Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Und als die Hunde oben ankamen, steckten alle in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Ryder stand bereits vor dem großen Bildschirm. Danke, Freunde. Wir haben einen Einsatz auf Jakes Berg und wir müssen uns beeilen. Onkel Herbert, der Goldsucher, ist in einem entgleisten Minenwagen. Wir müssen ihn retten und den Minenwagen anhalten, bevor ein Unfall passiert. Für diesen Einsatz brauchen wir Everest. Benutz dein Schneemobil. Mit dem vorderen Greifer kannst du Onkel Herbert aus dem Wagen holen. Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Rubble? Der Minenwagen könnte direkt in Onkel Herberts Blockhütte krachen. Du musst mit deinem Fahrzeug einen großen Erdhügel aufschütten, um den Wagen zum Anhalten zu bringen. Rubble ist der Retter! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief zu der Stange an der Seite der Einsatzzentrale, ließ sich an ihr hinunter und sprang auf sein Quad. Rubble rutschte die Rutsche hinab, die bis zu seinem Schaufelbagger reichte. Wenig später rasten sie auch schon über die Brücke, durch die Straßen der Abenteuerbucht und dann geradewegs auf den Berg. Dort fuhr Rubble sofort zu Onkel Herberts Blockhütte, während Ryder sich mit Everest traf, die in ihrem Schneemobil auf ihn wartete. Hilfe! Und es war wirklich höchste Zeit. Hey Ryder, ich sehe den Minenwagen nicht mehr. Ich sehe ihn auch nirgendwo, aber ich habe gerade einen Hilferuf gehört. Oh, wow. Onkel Herbert saust in diese Richtung. Ryder griff nach seinem Pawpad. Schnell, Rubble! Onkel Herbert kommt dir entgegen. Schütte jetzt den Erdhaufen auf. Ich lege sofort mit dem Schaufeln los. Ich schütte einen Erdhaufen auf, der groß genug ist, um Onkel Herberts Blockhütte zu schützen. Alles klar, Rubble. Hier lang, Everest. Wir müssen Onkel Herbert aus dem Minenwagen holen, bevor er Rubbles Erdhaufen erreicht. Viel Zeit blieb ihnen aber nicht mehr. Der Minenwagen wurde schneller und schneller und sauste genau auf den Fluss zu, an dem die Biber gerade einen Damm bauten. Wow, wie kriege ich das Ding nur unter Kontrolle? Doch Everest und Ryder hatten Onkel Herbert schnell eingeholt. Da ist der Everest. Kommst du nah genug ran, um ihn mit deinem Greifarm zu erreichen? Jetzt pass mal auf. Greifarm! Everest lenkte das Schneemobil genau hinter den Minenkarren. Die Paw Patrol, guck mal da, Goldie. Sie kommen und retten uns. Halt durch, Onkel Herbert. Ich bring dich in Sicherheit. Und meinen Goldklumpen soll ich loslassen? Oh je, ich weiß nicht so recht. Doch für weitere Überlegungen war es zu spät. Oh oh. Der Minenwagen fuhr unter einem hohen Baum hindurch. Onkel Herbert erwischte gerade noch einen der Äste, machte einen Überschlag. Ich bin schon da, Onkel Herbert. Und wurde von Everest aufgefangen. Hab dich! Gut gefangen, Everest. Aber bitte lass Goldie nicht entkommen. Ich gebe mein Bestes, Onkel Herbert. Das Schneemobil nahm Fahrt auf. Rubble, halt dich bereit. Der Minenwagen kommt dir entgegen. Und er rollt direkt auf meine schöne alte Hütte zu. Seht mal! Hier ist alles vorbereitet, Ryder. Wirklich? Hoffe ich. Schon prallte der Minenwagen gegen den Erdhaufen vor der Blockhütte, kam zum Stehen. Doch der Goldklumpen wurde hochgeschleudert, sauste durch die Luft, landete auf einem Baum, federte ab und flog zurück. Goldie! Er landete im Gras, genau hinter Ryder, und kugelte sofort bergab. Oh oh, Everest, der Klumpen rollt wieder den Berg runter. Schnell aus dem Weg! Goldie, er ist zurückgekommen! Und überrollt uns, wenn wir uns nicht beeilen. Everest riss das Steuer des Schneemobils herum. Doch der Goldklumpen schien sie zu verfolgen. Oh, Goldie, roll langsamer, bitte! Jetzt holte Ryder die beiden ein. Marshall, fahr runter zum Flussufer am Fuße des Berges. Wir brauchen deine Wasserdüsen. Marshall, mach's! Everest, versuch mit deinem Greifarm einen Baumstamm zu erwischen. Verstanden, Ryder. Halt dich fest, Onkel Herbert. Zeit für einen schnellen Kurswechsel. Greifarm! Der Greifarm schnellte nach vorn, bohrte sich in einen dicken Baum und zog das Schneemobil aus der Gefahrenzone. Es hat funktioniert, Ryder. Wir sind in Sicherheit. Aber jetzt ist die Biberfamilie in Gefahr. Beeil dich, Marshall. Der Goldklumpen kugelte nämlich genau auf die Stelle des Flusses zu, an der die Biber ihren Damm bauten. Keine Sorge, Biberfreunde. Marshall ist hier. Und Ryder ist auch hier. Schön, dass du dich beeilt hast, Marshall. Kein Problem. Ryder, warum schlagen die Biber denn mit ihren Schwänzen aufs Wasser? Biber schlagen mit ihren Schwänzen, um Gefahr abzuwenden. Gefahr? Welche Gefahr? Zum Beispiel dem Goldklumpen. Du musst mit deinen Wasserdüsen den Boden vor den Bibern nass machen, damit der Schlamm den Klumpen stoppt. Verstanden. Wasserdüsen. Schnell wirbelte Marshall mit den Düsen den Schlamm auf, der sich vor dem Damm ausbreitete. Gerade noch rechtzeitig, bevor der Goldklumpen darin stecken blieb. Zur Freude der Biber. Gern geschehen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, liebe Platschwanzfreunde. Auch Onkel Herbert war den Helfern auf vier Pfoten sehr dankbar. Juhu! Ich möchte mich ganz herzlich bei der Paw Patrol bedanken. Ihr habt meinen größten Schatz gerettet. Das ist großartig. Deinen großen Goldklumpen? Nein, meinen neuen Kumpel Billy und seine Biberfamilie. Aber ich freue mich echt riesig, dass Goldie auch gerettet ist. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich ihn runter in die Abenteuerbucht bringe. Für meine besondere Überraschung. Kein Problem, Onkel Herbert. Rubble, kannst du den Minenwagen zum Biberdamm schleppen? Für Retter Rubble kein Problem. Kurze Zeit später erreichten die Freunde gemeinsam die Abenteuerbucht, wo Bürgermeisterin Gutherz sie erleichtert in Empfang nahm. Onkel Herbert, Gott sei Dank, du bist in Sicherheit. Danke sehr, Paw Patrol. Aber du musst mit dieser leichtsinnigen Goldsucherei aufhören. Irgendwann gerätst du noch mal richtig in Gefahr, Onkel. Das Goldsuchen aufgeben? Ja, aber dann hätte ich doch keine so schöne Überraschung für dich. Onkel Herbert schlug ein winziges Stück Gold von Goldie ab und legte es in ein Medaillon, das er dann seiner Nichte überreichte. Für mich? Ja, für meine liebste und einzige Nichte. Vielen Dank auch. Du bist einfach der liebste und einzige Onkel, den ich habe. Und was machst du jetzt mit dem Rest von deinem Goldklumpen, Onkel Herbert? Ich werde das einzig Richtige tun. Ich spende ihn der Abenteuerbucht. Dann könnt ihr endlich die alten, wackeligen Schienen reparieren, Freunde. Goldene Eisenbahnschienen? Dann hätten wir ja die schönsten Bahngleise weit und breit. Eine tolle Idee. Hurra! Ja, wir haben es geschafft. Wenn ihr mal beim Goldsuchen Hilfe braucht, ein Anruf reicht. Ja!